Was genau stellte Petrosino sich da vor? Drei Dinge. Die Bundesregierung sollte von Italien verlangen, jedem Beamten, der einem bekannten Kriminellen einen Pass ausstellte, ein Bußgeld aufzuerlegen. Der Kongress sollte Gesetze verabschieden, die ermöglichten, Vorbestrafte nach Italien abzuschieben. So gut wie jedes in New York verhaftete Mitglied des Bundes war schon in der Heimat straffällig geworden. Und schließlich sollte der Secret Service in den Krieg gegen die Black Hand eintreten. Niemand hatte je zuvor davon gesprochen, dass die Bundesregierung sich am Kampf gegen die Black Hand beteiligen könnte. Petrosino aber war offensichtlich der Ansicht, dass es ohne sie nicht ging. Die Bitte hatte für ihn auch persönliche Bedeutung. Mit dem Secret Service verband ihn eine schmerzvolle Geschichte, die auch in die aktuelle Krise mit hineinspielte. Um diese Geschichte zu beleuchten, müssen wir 5 Jahre zurückblicken. Im Sommer 1900 ließ ein dünner, schnurrbärtiger Seidenweber namens Gaetano Bresci seinen Fabrikjob in Paterson, New Jersey, sowie die von ihm gegründete anarchistische Zeitung hinter sich und nahm ein Schiff nach Le Havre in Frankreich. Von dort reiste er weiter nach Paris und spazierte stundenlang über die große Weltausstellung. Er kaufte ein seidenes Taschentuch für seine Frau, in dessen Ecke rot sein Name gestickt worden war. Er wirkte wie ein ganz gewöhnlicher Tourist, der sich die herrliche Messe ansah. Mit dem Zug fuhr Bresci weiter ins Städtchen Castel San Pietro, unweit von Bologna, wo er bei einem Verwandten übernachtete. Er kaufte einen 5-schüssigen 32er Revolver und machte Zielübungen auf dem Hof. Das war Training für die Mission, die er inzwischen für seine Lebensaufgabe hielt. Die Ermordung von König Umberto I. als Rache für das kaltblütige Massaker an 90 italienischen Radikalen bei Aufständen in Mailand 2 Jahre zuvor. Am 29. Juli, als der junge elegante König gerade aus Monza abreiste, wo er einige Sportler ausgezeichnet hatte, stürmte Bresci auf die königliche Kutsche zu, gab 4 Schüsse auf den Monarchen ab und tötete ihn damit. Die italienische Regierung war überzeugt, Bresci sei kein Einzeltäter gewesen, und die wahren Gründe für Umbertos Tod seien in Paterson zu finden, einem bekannten Anarchistennest. Dieses Land, merkte ein Autor in der Zeitschrift New Outlook an, ist zweifellos das Zentrum des jüngeren italienischen Anarchismus, der viel gefährlicher ist als alle seine Vorläufer. Italien bat Präsident McKinley, eine Untersuchung von Bresci und seinen Mitstreitern anzuordnen, doch der Secret Service gab den Fall nach ausgesprochen oberflächlicher Untersuchung schnell auf. Der Grund war etwas peinlich. Eine Zeit lang herrschte Panik in Washington, berichtete die Post, als klar wurde, dass kein einziger Agent wirklich befähigt war, sich unter die Anarchisten dieses Landes zu mischen und ihnen die Geheimnisse ihres Clans abzuringen. Tatsächlich gab es im ganzen Secret Service keinen des italienischen mächtigen Agenten. Rom machte weiter Druck auf McKinley, der schließlich seinen Vize Teddy Roosevelt auf die Sache ansprach. Der erinnerte sich augenblicklich an seine wilden Tage als Commissioner in New York City. »Ich kenne genau den richtigen Mann für diese Aufgabe«, teilte er McKinley mit. »Er heißt Joe Petrosino und ist einer der besten Detectives von New York.«